Nur wenige Monate nach dem letzten Bier mit seiner Ex-Freundin ist er der mächtigste Mann auf dem Campus. Wenige Jahre danach einer der reichsten Männer der Welt. Alles, was er macht, macht er, um ihr zu beweisen, dass er recht hatte. Dass sie ihn niemals hätte verlassen sollen. Denn, so schmettert er es der Welt auf seiner ersten Visitenkarte entgegen, »I'm CEO, Bitch«, sein Name Mark Zuckerberg. Der Mythos des vielleicht wichtigsten Unternehmens des digitalen Zeitalters ist also der eines enttäuschten jungen Mannes, der seine Freundin zurückerobern will. So erzählt es zumindest Aaron Sorkins Drehbuch 2010 von David Fincher als The Social Network verfilmt. Fußnote: Die Eröffnungsszene mit dem 5-minütigen ungeschnittenen Dialog gilt als einer der besten Anfänge der Filmgeschichte. In diesem vorgezogenen Showdown ist die gesamte Geschichte angelegt. Das Narrativ des genialen, aber sozial inkompetenten Nerds, der die Gesellschaft verändert, eben weil er immer ein Fremdkörper darin bleiben wird. Ende der Fußnote. Damals ist Facebook mit weltweit 411 Millionen Nutzerinnen auf einem ersten Höhepunkt des Erfolgs. Der Film erzählt die Anfangszeit eines Konzerns, der heute an die 800 Milliarden Dollar wert ist und über 50.000 Menschen beschäftigt. Sorkin und Fincher aber geben ihrem Protagonisten eine ganz eigene Mission. Er will es der Verflossenen so richtig zeigen. Der Film Zuckerberg verzehrt sich nach dieser merkwürdigen Mischung aus Genugtuung und Gegenliebe, welche die Rückeroberung eines geliebten Menschen bedeutet. Wir alle kennen das Gefühl, wir alle erkennen diesen Masterplot der Rache aus vielen spannenden Geschichten. Der perfekte Auftakt für einen großen Film also. Allein, er ist nicht wahr. Nach allem, was man weiß, gründete Mark Zuckerberg Facebook nicht, um seine Freundin zu beeindrucken. Dazu gehören wollte er vermutlich, wie wir alle, aber auch dieser tiefere Antrieb ist kaum belegt. Der Grund, warum er Facebook gründete und die Welt veränderte, ist vermutlich viel profaner. Es ist der Grund, aus dem schon die folgenschwersten Unternehmungen begonnen wurden, weil es einfach ging. Diesen Unternehmergeist hat er gemeinsam mit anderen Digitalrevolutionären wie Steve Jobs, Bill Gates oder Elon Musk. Genies, glaubt man, echte Visionäre. Oder doch nur kleine Nerds, die endlich cool sein wollten. Wie auch immer ihre ganz eigenen Heldenreisen beschaffen waren, sie haben erreicht, dass man sie so schnell nicht vergessen wird. Weil sie die Mittel, mit denen wir Geschichten erzählen, grundlegend verändert haben – und weil sie uns verändert haben.